Eine lange Reise hatten wir hinter uns, als wir nach Bussen, Flugzeug und Bahn endlich auf dem Schiff nach Tessel waren. Ja, eine lange Reise hatten wir hinter uns von Teheran nach Tessel. Wind und Sturm fegten über das Schiff und ich strich über die Haare meiner Tochter und hatte Angst, sie könnte seekrank werden, denn sie war noch nie auf einem Schiff gewesen. Es gibt keine Schiffe in Teheran. Und mein Mann war ständig auf der Suche nach unserem kleinen Sohn, der nicht stillsitzen wollte, nicht bei mir bleiben wollte, nur bei seiner Oma sein wollte, die ihn großgezogen hatte in Teheran. Und es stürmte auf dem Schiff, und ich konnte nicht sehen, wo wir ankamen, wo wir landeten am Ende der Fahrt aus Teheran, aufgefangen und weitergeschoben auf Amsterdam Schiphol, weil wir Flüchtlinge waren. Und ich strich über die Haare meiner Tochter, die sich anders anfühlten, jetzt, wo wir Flüchtlinge waren. Und ich sah auf die blauen Äderchen unter ihrer Haut und in ihr Gesicht, das zerbrechlicher wirkte, jetzt, wo wir Flüchtlinge waren. Und auch mein eigener Körper unter dem schwarzen Schleier, meinem schwarzen Chador, fühlte sich anders an, jetzt, wo wir Flüchtlinge waren. Und auch mein Mann Mohammed war anders jetzt, wo wir Flüchtlinge waren, sprach weniger, als er es ohnehin schon tat. Und ich konnte nicht sehen, wo wir ankamen nach unserer Reise aus Teheran. Nein, vom Boot aus konnte ich nicht sehen, wo wir ankamen, in welchem Land wir um Asyl gebeten hatten. Und als wir in Tessel ankommen, kommt es mir vor, als hätten wir bei der Lehre um Asyl gebeten. Als hätten wir in einem Land um Asyl gebeten, das nur aus Wasser besteht, aus Wind und Wolken. Und während mein Mann unsere Koffer trägt und ich meine Tochter trage, lacht mein Sohn, weil er nicht laufen muss, sondern einfach fortgeschoben wird vom Wind. Ja, es war ein dunkles Niemandsland, als wir nach Tessel kamen, in dieses Wohnheim kamen, das Motel Tessel hieß. Mit meiner Tochter erschöpft und blass in meinen Armen und mein Sohn, der ständig weglaufen wollte, nicht bei uns bleiben wollte, Kinder suchen wollte zum Spielen, während wir noch nicht einmal wussten, wo wir schlafen sollten, irgendwo noch ein Zimmer für uns leergeräumt wurde. Und die Menschen, die immer nur Fragen stellten, und Mohammed, der mich nicht dabei haben wollte, und dann die Formulare, die vielen Formulare. Und ich machte mir Sorgen um meine Tochter, die in meinen Armen schlief und blass und so wehrlos aussah. Dann musste ich wieder unseren Sohn suchen, der einfach nicht bei uns blieb und den Mohammed dann geschlagen hat. Ja, weit und leer und still war es um uns herum, als ich unsere Koffer auspackte. Und als ich unsere Kleider auf Bügel hängte, wusste ich noch immer nicht, warum wir da waren. Und ich wusste es noch immer nicht, als ich die Haare meiner Tochter kämmte, meinen Sohn in den langen Gängen fing, weil er endlich schlafen gehen musste. Und ich wusste es noch immer nicht, als ich neben Mohammed im Bett lag und zur Decke starrte und auf die Geräusche um uns herum hörte. Warum sind wir hier? Dachte ich, als ich draußen den Sturm brüllen hörte und später erst begriff, dass Windstärke 10 war. Und ich wusste es noch immer nicht, als ich bei Tageslicht über die Dünen blickte, die Sandfläche sah, die weißen Möwenaufkleber, die überall auf den Fenstern klebten, damit sich die Zugvögel nicht zu Tode stürzten auf ihrem Flug. Wir erwachten und wollten etwas essen, und Mohammed ging los, um zu sehen, wo es etwas zu essen gab, und ich nahm meine Tochter in den Arm, küsse sie wach, kämme ihr Haar, erzähle ihr eine kleine Geschichte von einem Mädchen aus Iran, von einem Mädchen, das so ist wie meine Tochter, das in einem Haus lebt wie dem unsrigen. Und ich hoffte bloß, dass sich die Nachbarin in Teheran um meine Magnolie kümmerte und meine Wäsche hereinholte. Und meine Tochter fragte mich vorwurfsvoll, warum wir hier wären. Warum nicht mehr in unserem Haus in Teheran? Und ich musste ihr sagen, dass ich es nicht wusste. Auch mich selbst fragte, warum wir da waren. Und von Mohammed dieselbe Antwort bekam, wie von meinem fragenden Gesicht, wenn ich in den Spiegel sah. Darin mein Gesicht sah, das noch sehr jung war, und meine Augen darin dunkel und fragend. Und ich zog wieder meinen schwarzen iranischen Schleier über, um mit meiner Tochter auf dem Arm wieder meinen Sohn zu suchen, der weinte, weil er sich geprügelt hatte, gefallen war. Ich verstand es nicht genau. Aber was ich genau verstand, war, dass er sich von ganzem Herzen nach seiner Oma in Teheran sehnte. Und weil ich selbst nicht wusste, warum ich da war, fragte ich die anderen, warum sie da seien. Fragte ich die Frauen, die im Waschraum waren oder in den Gängen waren, ihren Kindern auf der Toilette halfen, fragte ganz vorsichtig, warum sie da seien, weil es vielleicht etwas gab, worüber sie nicht gerne sprachen. Und ich spürte ihre Zurückhaltung und manchmal auch ihr Misstrauen und dass sie eigentlich lieber nichts sagten, weil das nicht gut wäre für andere, die zurückgeblieben waren. Und sie rieten mir, vorsichtig zu sein, solange alles noch in der Schwebe war. Und während ich durch den Gebäudekomplex lief, mit meiner Tochter auf dem Arm, um meinen Sohn zu suchen, der sich mit anderen Kindern prügelte, sah ich Menschen, die vor etwas in sich selbst auf der Flucht waren, die wütend waren auf eine Cola-Dose oder auf den Türpfosten, einen Mann, der sich selbst verstümmelt hatte mit einem Messer, einen anderen, der immer wieder versuchte, auf die Fähre nach Den Helder zu kommen, und wieder ein anderer sagte zu mir, dass unter den Flüchtlingen auch Kriminelle seien, die von irgendwoher nach einem Mord geflüchtet waren, Geschichten erzählten, die gelogen waren. Und ich versuchte, so vielen Menschen wie möglich aus dem Weg zu gehen, machte einen Bogen um sie, weil man von außen nicht sehen kann, wie es in ihnen aussieht. Und am liebsten saß ich mit meiner Tochter in dem Zimmer, das uns zugewiesen worden war. Und während wir in den holländischen Wolkenhimmel sehen, erzähle ich ihr Märchen aus Iran. Still und leer ist es auf dieser Insel aus Luft und Wasser. So still, dass ich fühle, wie sich die Stille unter meine Haut legt, in meinen Körper zieht. Und ich versuchte, die Stille zu durchbrechen, indem ich einige Worte lernte von dem Land, in dem wir um Asyl gebeten haben, das wir angefleht haben, uns aufzunehmen, und das uns vorläufig aufgenommen und zum Glück an der Grenze nicht zurückgeschickt hat. Und zögernd verlasse ich unser kleines Zimmer, um mit meiner Tochter auf dem Arm zum Niederländischunterricht zu gehen, stillzusitzen und einer Frau zuzuhören, die uns ihre Sprache lehren will. Und ich versuche, die Worte von ihren Lippen zu lesen, auch wenn ich nicht begreife, was sie sagt, was ich sage, nur weiß, dass ich die Sprache der Lehre spreche, und wir lachen über meine Tochter, die auf meinem Schoß sitzt und nach meinen Lippen greift, die sich merkwürdig bewegen. Und später ging ich allein, als ich meine Tochter mehr eingewöhnt hatte und wir es wagten, uns vorsichtig loszulassen, als sie lieber, wie mein Sohn, in den langen Gängen mit anderen Kindern spielte, mit anderen kleinen Mädchen aus Iran, Irak und Kurdistan. Und ich gehe zum Unterricht, um nicht nachdenken zu müssen, warum wir da sind und um nicht immer wieder mein fragendes Gesicht im Spiegel über dem Waschbecken zu sehen. Und darum saß ich im Unterricht, wo sich meine Lippen um leere Laute bogen, mein Mund sich um unbekannte Begriffe schloss, weil ich so für kurze Zeit Mohammeds ausweichenden Blick vergessen konnte. Aber ich spürte doch, wie er mich beobachtete. Seine Blicke auf mir, wenn ich mit meiner Tochter zu den Wolken sah und ihr die Märchen aus Iran erzählte. Und ich wollte, ich hätte ihn an der Hand nehmen können, mitnehmen können, wie ich unseren Sohn immer wieder mitnahm in unser Zimmer, ihn verführte, doch bei mir zu bleiben, indem ich ihm Süßigkeiten aus Teheran gab. Und ich versuche, meinen Mann zu liebkosen in unserem schmalen Bett, ihn zu küssen, wenn die Kinder schlafen. Aber er ist hart und abweisend und schiebt mich weg. Als könnten Männer, die lieben, nicht länger schweigen. Und dann ist da der Tag, an dem ich vergeblich die Namen meiner Kinder rufe. Als ich sie suche in den langen Gängen, in den Waschräumen, in den Toiletten, im Aufenthaltsraum nach ihnen frage, wo ein blondes Mädchen mit den Kindern große, bunte Drachen bastelt. Und ich sah, dass das Zimmer in der provisorischen Unterkunft leer war. Sah, dass Mohammed fort war. Und dass alles verschwunden war. Sogar der Sack mit schmutziger Wäsche. Die Fotos, die schon hier auf der Insel gemacht worden waren. Spielzeug der Kinder, alles weg. Nur von mir war nichts mitgenommen worden. Von mir lag noch alles so, wie es gelegen hatte, so, wie ich es zurückgelassen hatte, um zum Niederländischunterricht zu gehen. Und ich rufe den Namen meines Sohnes, wie ich ihn nie zuvor gerufen habe, wenn ich ihn suchte in dem Gebäudekomplex. Und ich flüstere den Namen meiner kleinen Tochter, die ich mit jeder Faser meines Leibes geliebt habe. Und dann schrei ich ihren Namen so lange in die Leere, so lange, bis andere kommen und mir erzählen, dass sie fort sind, dass Mohammed weggegangen ist mit meinem Sohn an der Hand, mit meiner Tochter auf dem Arm und dass mein Sohn erzählt hatte, er würde wieder zur Oma gehen nach Teheran. Und die Menschen, die in der offenen Tür stehen, schauen zu, wie ich im Zimmer herumlaufe, im leeren Zimmer. Schauen zu, wie ich verstört die Leere betaste, die Schranktür aufmache und wieder zu, auf und wieder zu, um zu sehen, ob Mohammed wirklich alles mitgenommen hat, in der Hoffnung, ein Zeichen zu finden, dass er mich nicht vergessen hat. Und sie schauen zu, wie ich mich verzweifelt auf den Abfalleimer stürze, dessen Inhalt Mohammed auch mitgenommen hat. Und ich suche nach Spuren von meinen Kindern, ein Söckchen, ein Bilderbuch unter dem Bett, aber alles ist weg. Und der Direktor kommt und sagt mir durch einen Dolmetscher, dass es im Iran Beschuldigungen gegen Mohammed gab, die durch seine Familie beglichen sind, dass Mohammed und die Kinder zurückgekauft wurden und darum wieder nach Teheran zurückgekehrt sind. Und in Gedanken höre ich meinen Schwiegervater sagen, dass es mehr Frauen auf der Welt gibt als Geld. Dass es mehr Frauen auf der Welt gibt als Geldscheine. Und ich laufe hinaus aus dem Asylbewerberheim, hinein in dieselbe Leere, in die ich ihren Namen gerufen habe. Und ich sehe die Möwen auf dem Strand, kreische sie an, wenn sie an toten Tieren picken, weil alles, was tot und leblos ist, für den Verlust meiner eigenen Kinder steht. Und ich konnte nur noch weinen und schreien, die Möwen anschreien, weil ich verzweifelt war, weil ich wütend war, weil ich voller Angst war, weil ich verlassen, verraten und verstoßen war, aber vor allem, weil ich jung war und noch nie zuvor in meinem Leben im Stich gelassen worden war. Und tagelang saß ich mit meinem schwarzen Schleier am Strand beim Aufgang von Pfahl 22 am Ende vom Badeweg und sah aufs Meer und fühlte mich in dieser unermesslichen Leere von Sand und Dünen wie ein Sandkorn aus dem Iran. Es war an einem Tag im Sommer gewesen, als Mohammed die Kinder mitnahm. Es war Sommer und Winter musste es erst noch werden, aber damals glaubte ich, dass es schon Winter sei. Doch es sollte noch kälter werden, auf der Insel und in meinem Herzen. Und ich hatte keine Ahnung, dass ich jemals so kalt werden könnte. Tagsüber saß ich am Strand. Nur nachts saß ich in dem Zimmer, aus dem mein Mann seine Sachen und meine Kinder fortgeholt hatte. Saß auf dem Rand meines Bettes regungslos, die Beine angezogen, weil mich das Zimmer anekelte. Weil mich das Asylbewerberheim anekelte, das Mohammed hatte gehen lassen, das meine Kinder hatte gehen lassen, ja, sie haben meine Geschichte neu geschrieben, weil sie nicht eingegriffen haben, weil sie froh sind über jeden, der wieder geht, zurückgeht und wieder in seiner oder ihrer eigenen Geschichte lebt. Und so saß ich in meinem Zimmer, wo ich neben Mohammed und meinen Kindern gelegen hatte, und wunderte mich über das Klopfen meines Herzens. Mein Herz, das einfach weiter klopfte, während ich nichts hatte, wofür sich zu leben lohnte, auf den Morgen wartete und dann vor dem Frühstück das Zentrum verließ, um zum Strand zu gehen. Und am Abend, wenn ich aus der Leere zurückkam, kamen manchmal Frauen, die meine Hand nahmen, die meine Wäsche machen wollten und mich in den Arm nehmen wollten. Aber es nahm mir den Atem. Denn ich hörte, wie ihre Kinder spielten, ihre Töchter lachten. Und ich hörte, wie sie durch die Gänge liefen, um ihre Söhne zu suchen, die immer irgendwohin verschwunden waren. Und manchmal klopfte einer an, einer, der auf der Suche nach einem Abenteuer oder auf der Suche nach einem ganz neuen Leben war. Auf der Suche nach einer neuen Frau und durch das Schlüsselloch sprach, mir durch das Schlüsselloch neue Kinder versprach, denn auch die Männer kannten meine Geschichte. Und einmal habe ich einen Mann hereingelassen, der an meiner Tür gesungen hat, ein schönes Lied aus dem Iran. Und weil er sang, habe ich ihn hereingelassen, weil ich irgendwo hingehören wollte, so wie früher in meinem Haus in Teheran, wenn ich mit meinen Kindern neben mir im Bett und in den Armen von Mohammed geschlafen habe. Und ich habe ihn hereingelassen, weil ich noch nie mit einem anderen als Mohammed geschlafen habe. Ich lasse ihn herein, weil Mohammed mich verraten hat und ich Mohammed verraten will. Weil ich in diesem Asylbewerberheim mit den weißen Möwenaufklebern auf den Fenstern meinem Mann untreu sein will. Und ich lasse ihn herein und sehe zu, wie er sich auszieht, ohne viel zu sagen, genau so, wie Mohammed das getan hatte, und sich auf seine Seite des Bettes legt. Und ich versuche, ihn lieb zu haben, wie ich Mohammed lieb haben wollte, wenn es in den Gängen ruhig war und die Kinder schliefen, weil Mohammed nun mal mein Ehemann war, ein Fremder geworden war, den ich von Neuem kennenlernen wollte. Aber während ich mich an ihn schmiege, bemerke ich den Geruch, den anderen Geruch, spüre ich Arme, die mich umklammern, aus denen ich mich nicht befreien kann, die mich erdrücken in der verzweifelten Suche nach Liebe. Er kann mich nicht loslassen, bevor er sich genommen hat, was ihm fehlte. Und er macht Liebe, wie er sie früher mit seiner Frau machte. Mit der Frau, die er vermisst. Die vermisst ist. Und die wahrscheinlich vergewaltigt irgendwo in einem Massengrab liegt. Und ich erkenne, dass nichts auf der Welt so schmerzt wie die Liebe zwischen verirrten und verletzten Seelen. Und der Mann, der an meine Tür klopfte, und auch die Männer, die ihm später noch folgen sollten, wollten mit mir ein neues Leben beginnen, wollten mir neue Kinder schenken. Aber es kommen keine guten Kinder aus unglücklichen Körpern. Und ich weinte, wenn ich an der Reihe war, beim Kochen zu helfen für 75 Flüchtlinge und ich ihnen zusammen mit anderen die Speisen aus meinem Land servierte. Und wenn ich kochte, aßen wir Joghurtsuppe mit Tränen. Suppe mit Tränen aus Teheran. Ja, ich litt an diesem Strand an der Küste von Tessel, wo manchmal hoch oben am Himmel Flugzeuge vorüberflogen, die vielleicht unterwegs waren nach Teheran. Aber noch mehr litt ich an den Tagen, an denen ich nichts fühlte, wenn sich der Kummer schlafen gelegt hatte und alles in mir nur noch diffus und grau war wie der Winternebel auf dieser Insel. Nein, dann war ich lieber die weinende Frau in den Dünen, die schreiende Frau am Strand. Und wenn ich badete, badete ich in meinen Tränen. Selbst bei Kälte stand ich mit meinen Füßen im Meer. Und manchmal entsteht ganz plötzlich etwas Gutes aus Tränen. Aus meinen seesalzigen Tränen tauchte plötzlich ein Seehund auf. Ein kleiner Gruß aus einem anderen Leben. Ein kleiner, stiller Seehund zeigte sich mir in den Wogen am Nordstrand. Und später fand mich so der Mann, der die Flutlinie abging, die Flutlinie absuchte und nicht verstand, was ich da bei diesem kalten Wetter im Meer tat, in seinem Meer, das auf seinen Strand lief. So wie die Wolken am Himmel seine Wolken waren. Und er zeigte mir die kleinen Muscheln am Strand. Er sprach nicht, er zeigte nur darauf, weil er es gewohnt war, zu schweigen. Und weil er es gewohnt war, zu schweigen, nahm er mich wortlos mit in die Dünen. Und ich ließ zu, dass er mich in seine Arme nahm. Und es war schön, in den Armen von jemandem zu sein, der irgendwo hingehörte, der einfach zu Hause war, nicht auf der Flucht war, keine klammernden Arme oder verzweifelte Augen hatte, der mir nicht versprach, mir meine Kinder zurückzugeben. Denn du darfst nie und nimmer Kinder annehmen von einem Mann auf der Flucht. Und es ging mir besser, als ich dann bei schönem Wetter in den Armen des Mannes aus den Dünen liegen konnte, Liebe machte mit dem Mann, der auf der Insel Dünenwärter war, bei Sonne, Regen und Wind in seinen Armen liegen konnte, in einer Mulde zwischen den Dünen, wo es ganz still war, während in der Ferne Touristen ein Sonnenbad nahmen, ihre Drachen steigen ließen, Sandburgen bauten und das Meer in Gräben fließen ließen. Während die anderen Asylbewerber auf den Bescheid warteten, bis sie in letzter Instanz abgewiesen wurden, weil ihre Geschichten nicht standhielten, zerbröckelten und verwehten, wodurch sie schließlich zu Menschen ohne Geschichte wurden. Und zusammen mit dem Dünenwärter entdecke ich die Insel. Denn nun schaue ich nicht mehr nur auf das Wasser und die See, sondern auch zur anderen Seite, zum Land. Mit ihm sehe ich mir auch seine bewohnte Welt an, betrachte die Menschen, die so sind wie der Dünenwärter, betrachte die Schafe, die es auf der Insel gibt. Und ich gehe in meinem schwarzen Schleier allein zu den Bauernhöfen, wo sie die Produkte von Tessel herstellen. Werde vertraut mit Tessel, wo sie entlang der Straße ihr Gemüse und ihr Obst verkaufen, fast wie im Iran. Und ich gewöhne mich an die Aussicht in den Dünen, die leere Fläche, die mich entfernt an die Leere der großen iranischen Salzwüste erinnert. Salz aus Iran, das ich im Meer wiederentdecke und in einem Gemüse, das Quelle heißt und das mich der Dünenwärter probieren lässt. Und ich werde vertraut mit Tessel, wenn ich mit dem Dünenwärter durch die Dünen gehe, auf der Suche nach einem Platz, wo wir uns lieben können. Oder etwas anderes tun, zum Beispiel Entenkörbe flechten, Futterplätze anlegen und instandhalten. Alles Sachen, die etwas mit der Vogelpopulation zu tun haben. Und wo ich, wenn die anderen Dünenwärter in die Vogelstation kommen, um ihren Kaffee zu trinken, mich im Besenschrank verstecke, mich hinter die Tür stellen will, weil ich finde, dass unser Verhältnis geheim bleiben soll. Als der Bescheid kam, dass ich in Holland bleiben durfte, ich offiziell anerkannt war und ich sofort am nächsten Tag in ein Asylhotel nach Amsterdam gehen sollte, bin ich zu ihm gegangen, zur Vogelstation in den Dünen. Aber ich habe mich nicht verabschiedet. Ich sah ihm von Weitem zu, wie er beim Heidesee in den Dünen arbeitete, wie er Äste von Bäumen aus dem Mjölsee zog, weil das auch ein Rastplatz war für Zugvögel, wo sie sich ausruhen konnten auf ihrem Flug. Und ich ging weg, ohne mich vom Dünenwärter zu verabschieden, der die Dünen bewachte, weil er zur Insel gehörte, zum Strand, zu den Dünen und zu dem starken Wind. Und ich brauchte mich nicht zu verabschieden, weil er nach mir noch mehr weinende Frauen am Strand hockend finden würde, die nicht wussten, wo sie waren und verloren aufs Meer starrten, als wären sie nicht mit dem Flugzeug gekommen, mit dem Schiff und dem Zug, sondern angespült worden vom Meer. Frauen von allen verlassen. Frauen wie exotisches Strandgut, angespült an der Küste von Holland. Und bevor ich nach Amsterdam ging, in das Asylhotel in der Safatistraat, habe ich meinen Schleier dem Wind mitgegeben, diesem kräftigen Seewind, der immer über die Insel fegt. An diesem Tag, als der Wind meinen Schleier von unten ergriff und ihn über meinen Kopf gezogen hat, ich ihn noch in einem Reflex zu fassen bekam, aber als der Wind zog und zerrte, da habe ich ihn gehen lassen. Habe ihm nachgesehen, wie er über den Strand rollte, bis er, zu voller Größe aufgerichtet, hinter den Dünen verschwand. Ein großer, schwarzer Frauenspuk aus Teheran. Und später an diesem Tag habe ich dem Wind auch meine anderen Schleier mitgegeben. Die dünnen Schleier für besondere Tage und die Spitzenschleier von meiner Hochzeit, die ich in Holland nicht mehr tragen wollte. Ja, ich habe meine Schleier losgelassen und ihnen die Freiheit gegeben. Und wie große Vögel sind sie weggeflogen. Und so nahm ich die Fähre zurück nach Den Helder, wo ich in den Zug nach Amsterdam gesetzt und dort am Hauptbahnhof abgeholt wurde, von jemandem mit einem großen Schild, auf dem mein Name stand. Und ich wurde ganz unruhig vor Erregung, denn mit einem Mal wurde mir klar, dass ich jemand war. Und neugierig und aufgeregt von all dem Neuen folgte ich meinem Begleiter zum Asylhotel in der Safatistraat. wo doch wieder alles beim Alten war. Ich wieder allein bin, wenn ich meine Taschen auspacke, nur meine eigenen Kleider auf Bügel hänge, nur meine eigene Bluse bügeln muss, nur meine eigenen Pantoffeln suchen muss, weil nur ich kalte Füße habe. Und ich inmitten von all dem Neuen gern auch die Taschen meiner Kinder ausgepackt hätte, die Pantoffeln meiner Tochter geholt hätte, ihre Haare gekämmt, meinen Sohn gesucht, der sofort wieder irgendwo gespielt hätte in den leeren Gängen und mit denen ich am Fenster gesessen hätte, das zur Safatistraat geht, wo die Straßenbahn fährt. Und während wir die Menschen betrachten und die hohen grauen Häuser, hätte ich ihnen Geschichten erzählt aus Teheran. Und weil keiner der Asylanten meine Geschichte kennt, so wie sie nur auf Tessel bekannt ist, gibt es keine Frauen, die auf dem Gang meine Hand nehmen, die mich in den Arm nehmen wollen, meine Wäsche machen wollen, die mit mir über ihre eigenen Ängste sprechen wollen, die Angst haben, genau wie ich, ihre Kinder zu verlieren und mir erzählen, dass sie ihre Kinder überall hin mitnehmen, selbst zur Toilette. Die schlafen, ohne zu schlafen, die neben ihrem Mann liegen und wachen. Und weil ich niemandem angehöre, zu niemandem gehöre und aus diesem Grund jedem gehören kann, kommen nachts manchmal Männer an meine Tür, die wissen, dass ich da bin, dass ich allein bin und mein Haar kämme oder am Tisch auf einem Stuhl sitze und vor mich hinstarre. Es gibt Frauen im Asylhotel, die im Vorbeigehen Muslim zu mir sagen. Das bedeutet Hure. Sie stoßen es hervor, ohne die Lippen zu bewegen, einfach so, wenn ich ihnen im Gang begegne. Aber sonst bleibt alles, wie es war, wenn ich beim Kochen für die Flüchtlinge im Asylhotel helfen muss und mit den anderen Frauen zum Supermarkt gehe, wo wir versuchen, die Etiketten der Produkte zu entziffern und wo ich immer an Mohammed und die Kinder denke, daran, was sie immer gerne essen wollten, was sie am liebsten hatten und was sie wohl diesen Abend in Teheran essen würden. Und dann gehe ich zusammen mit den Frauen und den Einkäufen wieder zurück ins Asylhotel in der Safatistraat. Manchmal müssen wir auch auf den Albert-Kolb-Markt, aber lieber gehen wir Frauen aus Iran, Irak, Jemen, Turkmenistan und Kurdistan zum Supermarkt, weil es uns doch noch schwerfällt, mit den Händlern auf dem Markt Niederländisch zu sprechen und dort mit abgezähltem Geld zu bezahlen. Und wenn es mir zu viel wird im Asylhotel, gehe ich hinaus in die Stadt, durch die Wiebautstraat, um Schaufenster zu betrachten, die Menschen zu betrachten, die Frauen auf der Straße. Und es ist merkwürdig, wenn ich mich selbst irgendwo gehen sehe, mein Spiegelbild in einem Schaufenster in der Leidsestraat sehe, mich selbst in einer Gruppe von Menschen vorbeigehen sehe. Später habe ich mich um ein kleines Mädchen gekümmert, denn im Supermarkt, wo ich mit den Frauen aus dem Asylhotel die Einkäufe mache, hing an einer Tafel eine Anzeige: Liebe Tagesmutti gesucht. Und da bin ich dann hingegangen. Und es war merkwürdig, dass das Mädchen, wie die Insel, von der ich gerade kam, Tessel hieß. Und die Mutter erzählte mir, dass es früher eine Frau gegeben habe, die Maria Tesselsrade geheißen hatte. Das bedeutet Schaden, Unglück an der Tesselschen Küste, wo einst hunderte Schiffe Schiffbruch erlitten haben. Und ich fand es seltsam, dass Kinder hier so heißen können, nach Unglück benannt werden können, nach Dingen wie mir, die zerschellten an der Tesselschen Küste, während wir im Iran lieber Pfirsichblüte oder Allerschönste heißen wollen. Und ich komme in dem großen Haus mit den Menschen, die dort wohnen, zur Ruhe. Mit dem Kind, das ihr Kind ist, nicht meines ist und das mir darum niemand wegnehmen kann. Aber das ich umsorge, wie ich meine eigenen Kinder umsorge. Und weil alles dort auf seine Art so ruhig ist, habe ich das Bedürfnis zu schlafen, wenn ich auf das Mädchen aufpasse, das Tessel heißt. Habe das Mädchen in meinen Armen und schlafe. Oder horche auf das sanfte Geräusch seiner Atemzüge, liege da und spüre, wie ich früher die Wärme meiner Kinder gespürt habe. Und wir schlafen stundenlang zusammen zwischen den weißen Laken im elterlichen Bett, diesem großen weißen Bett ihrer Eltern, in diesem großen, stillen Haus, wo jede halbe Stunde die Töne vom Glockenspiel zu hören sind. Und ich gehe mit dem kleinen Mädchen im Wagen durch die Stadt, die ihre Stadt ist. Und auf den Straßen rieche ich die Gerüche, die zu ihrer Stadt gehören, und gehe zusammen mit ihr durch die Straßen, die ihr gehören, und besuche Museen, die ihr Kulturerbe bewahren. Und zusammen mit ihr bin ich bei einem Fotograf gewesen und habe heimlich Fotos machen lassen, die nur uns zwei gehören. Und ich habe ihr in den großen geschäftigen Straßen wie der Rosengracht die kleinen iranischen Läden gezeigt, die Teil meiner eigenen Erinnerung waren. Und einmal, bei einem Abschiedsfest von jemandem aus dem Asylhotel, habe ich mit einem Wachmann getanzt, einem Mann aus dieser Stadt, einem echten Amsterdamer, obwohl er eigentlich aus Almere kam. Und weil ich mich so wohlgefühlt habe in seinen Armen, habe ich ihm erlaubt, mich auf mein Zimmer zu bringen und habe ihn gebeten, zu bleiben. Und ich schlafe jetzt besser, da ich nachts in den Armen des Wachmanns liege, wenn er mich besucht, wenn er fertig ist mit seiner Runde, seine Dienstmütze auf dem Nachtschränkchen liegt und ich seinen Herzschlag höre, neben den anderen Geräuschen des Asylhotels, wenn wieder geschnarcht wird im Zimmer nebenan oder irgendjemand im Schlaf schreit am Ende des Gangs. Und als er wegen unserer Liebe entlassen wurde, bin ich mit ihm gegangen, in sein Apartment in der Kinkerstraat, das er schon seit Jahren renoviert, wo ich auf den Markt sehen kann, wie ich früher auf die kahlen Berge sehen konnte, auf die Zementfabrik und die Moschee. Und mit dem Wachmann gehe ich durch die Stadt, mache mit ihm zusammen eine Rundfahrt mit dem Boot, bei der er mich auf 5 verschiedene Formen von Treppengiebeln hinweist und auf das Haus des Bürgermeisters und mir in einem Museum alte Meister zeigt, wo ich lange stehe und das Porträt einer Frau betrachte, die an einem Tisch sitzt und einen Brief schreibt. Und auch er will mit mir neu anfangen, will mir neue Kinder schenken, hat mir geschworen, dass, wenn wir zusammen Kinder haben, er sie mir niemals wegnehmen wird. Dass so etwas hier nicht geht. Dass hier in Holland andere Gesetze gelten als in Teheran. Aber ich will nicht ganz von Neuem beginnen, weil ich nicht vergessen will. Weil der Verlust meiner Kinder eine tiefe Wunde hinterlassen hat. Es eine Leere gibt, die nicht wieder ausgefüllt werden kann. Und ich weiß, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, es nicht verstehen, dass ich mit wenig zufrieden bin, nicht wirklich eine andere Zukunft will und dass die Menschen verletzt sind, wenn ich den Vorschlag ablehne, mir ein Studium zu bezahlen. Denn ich bin doch anders als die Menschen hier. Treffe meine Wahl anders. Und von meinem Garten in Teheran weiß ich noch, dass es auch Pflanzen gibt, die im Schatten wachsen und doch Blüten und Früchte tragen, wenn man sie nur gut versorgt. Und dass nicht jeder für ein Leben in der prallen Sonne gemacht ist. Ich mich nicht selbst verlieren will, mich nicht auflösen will in Holland, weil ich einmal meine Kinder wiedersehen will. Und hoffe, dass sie mich dann erkennen werden. Und jetzt ist das Inselmädchen groß geworden und ich muss woanders mein Brot verdienen. Und obwohl ich Kinder liebe, gerne weiter mit Kindern gearbeitet hätte, gehe ich erstmal in ein Kleidergeschäft auf dem Nieuwendijk in der Nähe vom Dom. Das gehört nicht Leuten aus der Stadt, sondern einem aus Oman. Und ich bin sicher, dass niemand mein Seufzen hört, wenn ich Kleider auf Bügel hänge, die Hosen mit dem Tigerfellmuster auspreise, die T-Shirts mit den Aufdrucken von Amsterdam staple. Denn ich will freundlich sein. Und wenn ich seufze, dann seufze ich nicht über die ganz konkreten Dinge des Lebens, wie zum Beispiel, dass ich vom Besitzer des Ladens eigentlich kaum Geld bekomme und nach einem halben Jahr wieder auf der Straße stehe, wieder zu Hause sitze in der Kinkerstraat. Dass er von mir zwar Respekt und Vertrauen erwartete, aber dann bankrott erklärte und jetzt von meinem Gehalt in Oman lebt, dort ein gläubiger Muslim ist. So wie ich noch immer eine gläubige Muslima bin, auch wenn ich nicht in die Moschee gehe, sondern stattdessen lieber ins Internet, nach Imam Online. Oder mein Freund, der Wachmann, lockt für mich ein auf Cyber-Imam, sodass ich doch mit meinen Wurzeln verbunden bleibe und mit dem Wachmann Nowruz das persische Neujahrsfest feiere und für ihn in der Küche in der Kinkerstraat die Gerichte zubereite, die ich früher zu Nowruz in Teheran machte. Und manchmal, wenn mir alles zu viel ist, fahre ich zum Strand, nehme den Zug nach Sandfort-Blumendal, esse dort ein Eis, beobachte die Möwen oder lasse einfach meine Gedanken verwehen, hebe mein Gesicht zu Sonne und Regen oder warte auf das Streicheln des Windes, der so anders weht als im Iran, der Wolken aufreißt, Haut und Haare liebkost. Ja, sogar Frauen von ihrem Schleier erlöst. Und manchmal denke ich noch an meinen Schleier, ob der vielleicht noch irgendwo umgeht auf dem Tesseler Strand. Und ich frage mich, ob noch mehr Schleier von Frauen durch holländische Dünen wehen, die dort abgelegt oder mitgenommen wurden vom Wind, die sich dort vielleicht sammeln und an sonnigen Tagen Touristen bedecken, die Frauen bedecken, die am Nordseestrand liegen und sich sonnen, oder am Nacktbadestrand, der gleich um die Ecke vom Asylbewerberheim lag, wo die Männer in den Dünen saßen und auf den Bescheid warteten und nach den nackten Frauen am Strand schauten. Das wäre lustig, wenn mein Schleier noch umginge, plötzlich aus dem Nichts ihre Nacktheit bedeckte mit meinem iranischen Schwarz, meiner iranischen Keuschheit, denn der Arm des Islam ist lang und kann sehr weit reichen. Aber ich habe keine Angst mehr vor dem Arm des Islam, dem Arm, der mir meine Kinder weggenommen hat, denn derselbe Arm hat mich vor 3 Monaten nach Teheran zurückgeholt, als mein Bruder starb, mein lieber Bruder, der mich immer gebeten hat, meinen Eltern zu vergeben, weil sie nicht anders konnten, weil sie zornig und verwirrt waren, weil sie oft am Tor gestanden hatten, um meine Kinder zu sehen, mit den Eltern von Mohammed gestritten hatten. Und dann starb mein Bruder und dann dachten meine Eltern wieder an mich, an ihre Tochter, die zurückgeblieben war in Holland, an ihre Tochter, die sie verstoßen hatten, weil verstoßen sein unanständig war. Warum? Hatten sie gedacht. Warum? Warum haben wir das getan? Denn es war still geworden im Haus, jetzt, wo sie alt waren, keinen Sohn mehr hatten und eine Tochter weniger, um den Bruder zu beweinen, eine Tochter weniger, um ihnen an ihrem Totenbett beizustehen. Und ich bekam einen Brief von meinem Anwalt, dass mein Vater für mich über Beziehungen einen Pass gekauft habe. Für Geld. Für sehr viel Geld. Für so viel Geld, wie ein Haus in Teheran kostet. Vor 3 Monaten bin ich im Iran gewesen. Alles ist verändert. In der Stadt ist mehr los, viel mehr als früher. Die Menschen tragen nicht mehr nur schwarze Schleier, man sieht auch Farbe über den Naturtönen. Und meine Eltern waren klein und grau geworden. Und es war merkwürdig, sie nach all den Jahren, nach diesen 8 Jahren, auf einmal wiederzusehen. Und wir haben geweint auf dem Flughafen Mehrabad, weil wir traurig waren, glücklich waren, aber auch wütend waren und uns immer wieder umarmten und wegschoben, als könnten wir die Umarmung kaum ertragen. Es war ein eigenartiges Gefühl, in derselben Stadt wie meine Kinder zu sein, unter demselben Sternenhimmel wie meine Kinder zu schlafen und dieselben Sternschnuppen zu sehen, die meine Kinder sahen, den Geruch der Straße wahrzunehmen, den auch meine Kinder rochen. Und als ich wieder in Teheran war, durfte ich sie sehen. Mohammed saß dabei. Meine Kinder. Am Geburtstag meines Sohnes. Mohammed saß dabei. Er war die Zensur in Person, auch wenn wir kaum gesprochen haben und ich sie eigentlich nur umarmen wollte. Sie berühren und umarmen und sie nur ansehen, wie sie diese kleinen Dinge taten, wie sie Zucker in den Tee gaben, sich umschauten, ihre Nase putzten, wie sie aus ihren Augen schauten, wie ihre Stimmen klangen. Und obwohl ich nicht die geringste Ahnung von ihrem Leben hatte, nicht wusste, was in diesen 8 Jahren passiert war, nicht hatte sehen können, wie sie aufgewachsen waren, nahm ich jeden Augenblick in mich auf, bis es in mir zu voll wurde und ich stille Tränen weinen musste, um wieder atmen zu können, um wieder vorsichtig sprechen zu können. Und als sie fortgingen aus diesem Park in Teheran, weil die Zeit um war, habe ich ihnen nachgesehen und danach bin ich nach Hause zurückgegangen. Und ich hatte immer gedacht, dass das in Teheran sei. Aber ich bin nach Amsterdam gegangen und bin wieder auf Schiphol gelandet, wo der Wachmann mich abholte, weil ich spürte, dass ich zwar meine Vergangenheit in Teheran wiedergefunden hatte, aber dass ich nicht mehr dort bleiben konnte. Einmal im Jahr kann ich nach Teheran kommen, um im Park die Hände meiner Kinder festzuhalten, denn viel sprechen dürfen wir noch nicht von Mohammed aus, und daran halte ich mich. Ich halte mich an alles, solange ich sie nur sehen darf, und ihre Hände festhalten, so wie ich früher ihre kleinen Hände in der meinen hielt und ihre Augen sehen, die klar, aber auch fragend sind, nicht verurteilend, wie ich befürchtet hatte. Aber das ist das einzig Kindliche an ihnen, die Art, wie sie mich ansehen. Auf dieselbe Art, wie sie mich früher ansahen, wenn sie etwas nicht verstanden hatten und etwas fragten, was nicht zu erklären war. Nein, ich will keine neuen Kinder, um über die Jugend meiner eigenen Kinder hinwegzukommen. Und jetzt, wo es so geht, wie es geht, setze ich meine Hoffnung auf ihr Erwachsensein. Darauf, dass sie, wenn sie 18 sind, vielleicht nach Amsterdam kommen können, bei mir wohnen können in unserer Wohnung in der Kinkerstraat, wo der Wachmann aus einem Zimmer 2 machen wird, und die Küche wird dann umgebaut sein und das Holz wird dann neu gestrichen sein und im ganzen Haus werden neue Türen und Fenster sein. Zumindest, wenn Mohammed es erlaubt und sie selbst es wollen, allein und ohne Druck meinerseits, dann würden sie kommen dürfen, sagte Mohammed, als ich mit ihm in Teheran sprach. Und nur, wenn ich nicht schlecht über ihn spreche. Denn er weiß genau, was er falsch gemacht hat. Er hat es mir gesagt, in einem Teehaus in Teheran. Und er schämte sich. Und das bedeutet sehr viel, dass Mohammed mit mir darüber sprach, weil er sonst nie über irgendetwas sprach, immer in sich gekehrt dasaß und schwieg, immer wütend und zornig über das Leben war, über eine Kleinigkeit oder über etwas Großes, das wusste man bei Mohammed nie. Aber meine Kinder haben sich zum Glück gut entwickelt. Auch wenn es schon lange keine Kinder mehr sind. 8 Jahre sind vergangen. Und es war merkwürdig zu sehen, dass meine Tochter, meine kleine Tochter, von der ich noch nicht einmal ein Foto habe, nur Bilder, die in meine Erinnerung gebrannt sind, jetzt auf einmal einen Busen hat, auf einmal eine junge Frau geworden ist, die aufmerksam aus ihren Augen schaut. Und ich hatte immer Angst gehabt, dass mein Sohn mich auch verurteilen würde und mich vielleicht abweisen würde. Aber ich hatte mich getäuscht. Und mir fiel auf, dass sein Blick fragend und sanft war, als er seine große, kräftige Jungenhand ohne irgendwelche Scheu in die meine legte. Ja, ich hoffe. Ich glaube. Ich weiß sicher, dass sie einmal kommen werden, bei mir in Amsterdam wohnen werden. Darum arbeite ich jetzt in einem Schuhgeschäft, wo ich den ganzen Tag zu anderer Leute Füßen knie, Stiefelchen für Kinder verkaufe, Pantoffeln und goldene oder silberne Schläppchen, arbeite nebenher noch in einem Imbiss und abends gehe ich putzen, damit ich jedes Jahr nach Teheran fahren kann, damit ich meinen Kindern Kleider und Geschenke schicken kann. Und obwohl ich nichts vorwegnehmen will und auch der Wachmann sagt, dass ich damit vorsichtig sein soll, kann ich es ab und zu nicht lassen, Sachen für sie zu kaufen, weil ich vorbereitet sein will und etwas für sie da sein muss und sie ein Bett brauchen werden, um darin zu schlafen und hier schon einige Handtücher und etwas Unterwäsche bereitlegen, einige Kleider auf Bügeln hängen. Und dann habe ich für beide auch ein T-Shirt mit einem Aufdruck von Amsterdam. Ich weiß nicht, wer zuerst kommen wird, meine Tochter oder mein Sohn, aber einmal werden sie bei mir wohnen. Ja, so wird es sein. Auch wenn es noch 5 Jahre dauert, bis meine Tochter 18 ist, sie werden doch kommen, meine Tochter und mein Sohn. Und wenn ich auch ihre Jugend nicht gehabt habe, so werde ich mich auf ihr Erwachsensein freuen. Und jetzt, da ich dies weiß, hat sich viel in mir verändert. Klopft mein Herz dadurch ruhiger? Ist das, was amputiert war, doch noch verheilt? Höre ich mein eigenes Seufzen nicht mehr? Ist es in mir endlich still geworden? Hotel Tessel. Hörmonolog von Marjolein Behrens. Aus dem Niederländischen von Alois Kindner.